Wir geben dir alle Ehre. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Du, der König aller Könige. Du, der König aller Könige. Gib ihm wirklich alle Ehre. Gib ihm alle Ehre. Gib ihm alle Ehre. Weißt du, der uns seinen Namen gegeben hat, der Name über allen Namen. Gib ihm alle Ehre. Gib ihm alle Ehre. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für all das, was du vollbracht hast, für all das, was du uns geschenkt hast, für all das, was du uns gegeben hast. Danke, Herr. Danke, Herr, für das Erbe, das wir bekommen haben. Danke, Herr. Danke, Herr, was du, gib ihm Ehre. Sag ihm Dank. Dank ihm wirklich für das, was er getan hat. Also wir können ihn nicht größer machen, als er ist, aber wir können ihn wirklich ehren. Wir können ihn wirklich ehren für das, was er für uns getan hat. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Wir beten an. Wir beten an. Ja, wir beten an. Wir beten an. Und wir rufen. Und wir rufen. Ja, wir singen zu dir, unser Gott. Ja, wir beten an. Wir beten an. Wir beten an. Wir beten an. Oh, wir rufen. Wir rufen. Oh, wir singen zu dir, unser Gott. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is wonderful. Sein Name ist Jesus, weißt du, die Kraft liegt in dem Namen Jesus. Die Kraft liegt in seinem Namen, in seinem Namen. Und diesen Namen hat er uns gegeben. Er hat gesagt, wir können in seinem Namen sprechen. Wir können seinen Namen gebrauchen, um wirklich Autorität auszuüben hier auf Erden. Weißt du, das ist sein Erbe. Das ist sein Erbe, das er uns gegeben hat. Weißt du, er hat den Sieg. Er hat den Sieg errungen, er hat den Preis bezahlt und wir, uns steht es nun zur Verfügung, uns steht sein Name zur Verfügung, den wir gebrauchen können, den wir benutzen können. Also es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Autorität, es ist seine Autorität. Es ist sein Name, es ist sein Name, den wir gebrauchen können. Und was wir tun, ist, wir benutzen ihn. Weißt du, was wir tun, ist, wir leben wirklich ein Leben in Gnade. Weißt du, es ist alles aus Gnade. Es ist ein Liebeswerk aus Gnade. Es ist ein Geschenk an uns. Weißt du, dieser Name ist ein Geschenk an uns. Ein Geschenk, weißt du, ein persönliches Geschenk für jeden Einzelnen von uns. Weißt du, du kannst seinen Namen gebrauchen, du kannst befehlen in Jesu Namen und der Teufel muss weichen. Weißt du, es ist dieser Name. Es ist dieser Name. Weißt du, es ist nicht unsere eigene Kraft. Es ist dieser Name. Es ist das, was Jesus getan hat. Es ist der Sieg, den er errungen hat, der ein für alle Mal errungen ist. Weißt du, wir können uns auch mit ihm auf dieses Siegertreppchen stellen. Wir müssen uns nicht mehr abkämpfen, wir müssen uns nicht mehr abmühen, sondern wir können diesen Namen gebrauchen und befehlen. Wir können diesen Namen gebrauchen und proklamieren. Ha? Proklamieren, weißt du, das ist das, was wir tun. tun. Wir wenden das an. Wir wenden das an, aber wir mühen uns nicht mehr ab aus eigener Kraft, sondern wir nehmen das in Anspruch, was er bereits vollbracht hat. Was er bereits vollbracht hat. Weißt du, das ist ein Leben wirklich aus seiner Liebe, aus seiner Gnade heraus. Ja, daraus leben wir. Weißt du, ein Geschenk, das allergrößte Geschenk, was wir je bekommen können, ist wirklich dieses Leben und dieser Name. Danke, Herr. Oh, ich danke dir, Herr. Danke, Herr, für das, was du vollbracht hast für jeden Einzelnen von uns. Ich danke dir, dass wir uns wirklich baden können in deiner Liebe, dass wir uns wirklich reinlegen können und dass wir uns wirklich verlassen können, Herr, auf dich. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Weißt du, lass dich fallen. Lass dich fallen in seine Arme. Lass dich fallen. Lass dich fallen, weißt du, fall tiefer. Fall tiefer in seine Hände, in seine Gegenwart, in seine Gnade hinein. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Und dann habe ich jemanden gesehen, mit einer Schild- oder mit einer Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse. Ist jemand hier heute Morgen, der bei dem eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse diagnostiziert wurde? Meld dich oder komm nach vorne. Haben wir jemand? Ist hier jemand im Raum? Dann komm nach vorne. Danke, Herr, für dich. Wenn es dich am Livestream betrifft, dann häng dich mit ran. Siehst du, aber gibt es hier jemanden im Raum, der das betrifft? Eine Unterfunktion der Bauchspeicheldrüse. Ich weiß nicht, was das für Auswirkungen, was das für Symptome hat, aber das wurde diagnostiziert. Mhm. Was ist bei dir? Praktisch Diabetes. Also, okay, ich habe mich da jetzt nicht weiter beschäftigt, ich habe einfach das Wort bekommen, die Unterfunktion. Wenn sie nicht funktioniert, dann ist es Diabetes. Okay, also genau, dann bete ich für dich, setze ich das frei, Herr. Danke, Herr, ich danke dir wirklich, dass du die Bauchspeicheldrüse meiner Schwester in Ordnung bringst, jetzt in Jesu Namen. Wir proklamieren, wir setzen das frei, Herr. Völlig normale Funktionsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse, danke, Herr. Danke, Herr, danke, Herr. Gemäß deiner Ordnung, dass sie funktioniert, gemäß deiner Ordnung. Danke, Herr, dass alles in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, Herr. Danke, Herr. Normale Funktion, keine Unterfunktion, keine Überfunktion, sondern ganz normale Funktion. Danke, Herr, das setze ich frei in Jesu Namen. Amen, danke, Herr, dich betrifft es auch, danke, Herr, wir setzen wirklich ganz normale Funktion der Bauchspeicheldrüse frei in Jesu Namen, danke, Herr, ich befehle in Jesu Namen dieser Bauchspeicheldrüse zu funktionieren, so wie sie von dir vorgesehen ist, Herr, danke, Herr, normale, gesunde Funktionsfähigkeit der Bauchspeicheldrüse, danke, Herr, ich danke dir, Herr. Amen. Amen. Amen. Dich betrifft es auch. Danke, Herr. Danke, Herr. Normale Funktion der Bauchspeicheldrüse. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen, Herr. Ja, gebt ihm alle Ehre. Lass uns ihm danken. Danke, Herr. Danke, Herr, dafür. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und da hatte ich noch ein anderes Bild und habt es gesehen, und zwar, du hast dir in den letzten Tagen, also muss in den letzten Tagen gewesen sein, du hast dir entweder einen Finger oder die Hand irgendwo eingeklemmt und sie wurde verletzt oder verstaucht, jedenfalls wurdest du verletzt oder hast auch noch Schmerzen vielleicht aktuell. Betrifft es jemanden? Dann komm nach vorne, wenn du wirklich Finger oder Hand irgendwie eingeklemmt hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Komm nach vorne, dann beten wir dafür. Ja. Okay, wenn es niemand im Raum ist und wenn es dich am Livestream betrifft, dann setze ich es frei. Ich setze wirklich frei, Herr. da wo wirklich ein Unfall geschehen ist oder Verletzung geschehen ist von Finger oder von der Hand, wo sich wo eingeklemmt wurde, ich setze es wirklich frei, Herr, dass du völlig wiederherstellst, dass du Bewegung völlig wiederherstellst. Ich danke dir, dass jeder Schmerz jetzt verschwindet in Jesu Namen, jede Verletzung verschwindet jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr, dafür. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Wie betrifft es dich? Du hast die, bei dir ist der ganze Arm oder was war? Es schläft. Aber hattest du das eingeklemmt oder was? Okay. Das war jetzt, also gut, das war jetzt nicht das, was ich gesehen hatte, aber wir setzen es auch frei. Danke, Herr, dass diese Schulter, dieser Arm, dieser Bewegungsapparat, ich danke dir, dass er wieder vollständig in die Schöpfungsordnung Gottes kommt, Herr. Ich danke dir für Muskeln, Sehner, Bänder, Herr, dass sie völlig wiederhergestellt werden, Herr, dass Beweglichkeit wiederhergestellt hat. Danke, Herr. Amen, Amen. Kannst du das testen, was sich verändert hat? Es fühlt sich frei an. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr. Amen. Amen. Amen. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und so wollen wir weitergehen in das Wort Gottes. Nehmt euren Platz ein, setzt euch und dann bekommen wir das mächtige Wort Gottes von unserem Pastor. Halleluja. Wow, Gottes Gegenwart ist hier. Halleluja. Kannst du das spüren? Halleluja. Das ist ein Geist der Anbetung da. Komm, lass uns doch einfach nochmal unsere Hände erheben und einfach nochmal Jesus anbeten. Einfach so, wie wir da sitzen, auch wirklich in dieser Haltung der Anbetung sein, ihm gegenüber, Jesus gegenüber. Jesus, wir danken dir, Herr. Wir danken dir, du bist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit, Herr. Und wir wollen nicht so sehr, als dass du die volle Kontrolle hast über unser Leben, Herr. Wir wollen nicht so sehr, als dass du das alleinige Sagen hast, Herr, über alle Bereiche unseres Lebens, Herr. Wir danken dir. Wir danken dir, dass du durch deinen Geist hier bist. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in unserer Mitte wirkst, Herr. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen berührst, Herr, dass niemand außen vor ist, Herr, sondern dass du jedem Einzelnen persönlich begegnest heute Morgen hier mit deiner Liebe, Herr. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Streck dich aus zu ihm. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Das ist sein Trost, das ist seine Stärke, das ist seine Liebe, das ist seine Gnade. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Weißt du, und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, wenn du Jesus anschaust, dann siehst du den Vater, dann erlebst du den Vater, dann erlebst du die Liebe des Vaters, dann berührt dich der Vater im Himmel persönlich. Da ist diese Berührung einfach des Vaters persönlich, des Vaters im Himmel heute Morgen für dich. Und er sagt, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater, danke, Vater, danke, Vater. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Danke, Vater, danke, Vater, danke für deine Liebe, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Herr. Danke, danke, Heiliger Geist. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Oh. Ja, es ist wirklich so, Tiefe ruft der Tiefe zu. Also er will uns tiefer führen. Er will uns tiefer führen, auch in der Beziehung zu ihm. Wir haben die letzten Wochen immer wieder dieses Thema in unterschiedlichen Facetten schon gehabt. Freundschaft mit Gott. Irina hat vor 2 Wochen darüber gepredigt. Ich habe vor 3 Wochen über das Hören der Stimme Gottes gepredigt. Es geht darum, Gott will uns tiefer führen in diese Beziehung zu ihm hinein. Tiefe ruft der Tiefe zu, Geist zu Geist. Halleluja. Und ich möchte heute Morgen, ich möchte beginnen mit einem Bibelvers, den ich, als Irina vor zwei Wochen gepredigt hat, ganz am Schluss, als ich übernommen habe, zitiert habe und möchte da einsteigen gerne. Und zwar ist es Jakobus 2, Vers 23 und da heißt es, und Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Amen. Wie viele von euch wollen gerne Freunde Gottes genannt werden? Wie viele von euch wollen Freund Gottes, Freundin Gottes genannt werden? Halleluja. Streck mal deine Hand aus. Halleluja. Weißt du, warum wurde Abraham Freund Gottes genannt? Weil er Gott glaubte. Amen. Er glaubte Gott und der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Also Glaube macht gerecht und führt zur Freundschaft mit Gott. Abraham war der Erste in der Bibel, der Freund Gottes genannt wird. Aber er war nicht der Letzte. Sondern die Bibel sagt im Neuen Bund, der ein Glaubensbund ist, sagt sie, wir sind alle Kinder Gottes durch den Glauben Abrahams. Das ist ganz interessant. Die Art von Glauben, die Abraham hatte, ist auch unsere Art von Glauben im Neuen Bund. Und deswegen heißt es in Galater 3, Vers 5 bis 7 in der Neues Leben Übersetzung, ich frage euch noch einmal, sagt Paulus zu den Galatern, schenkt euch Gott den Heiligen Geist und wirkt Wunder unter euch, weil ihr das Gesetz Moses befolgt. Ja. Frage an dich, schenkt Gott den Heiligen Geist in unserer Mitte und wirkt er Wunder, weil wir das Gesetz des Mose befolgen? Nein. Er sagt, oder tut er es, weil ihr die Botschaft glaubt, die ihr über Christus gehört habt? Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben oder man kann auch wörtlicher übersetzen, die aus Glauben sind. Amen. Die wahren Kinder Abrahams sind die, die aus Glauben sind. Glaube nimmt dich in die gleiche Art von Beziehung hinein, wie sie Abraham hatte. Ja, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil, jedem, der daran glaubt. Sowohl dem Juden als auch dem Griechen, das ist Römer 1, Vers 16, 17, sowohl dem Juden als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart im Evangelium, und zwar aus Glauben zu Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Freundschaft mit Gott ist eine Glaubenssache. Amen. Verstehst du? Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Heute Morgen, weißt du, das hatte ich so auf dem Herzen. Ich glaube, dass heute Morgen jeder Einzelne, der nur ein bisschen offen ist in seinem Herzen, mit einer neuen Dosis Glauben für seine Freundschaftsbeziehung mit Gott von hier weggehen wird. Amen. Und du wirst im Glauben erleben, dass du durch denselben Glauben, den Abraham hatte, ein Freund Gottes bist und als ein Freund Gottes leben kannst. Amen. Und zwar ganz praktisch und ganz konkret. Halleluja. Preist den Herrn. Römer 1, Vers 16 und 17 in der Neues Leben Übersetzung wollte ich dir noch lesen, weil das ist auch eine, das macht es noch mal vielleicht für die moderne Sprache noch mal deutlicher, wo es heißt, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus, also die Botschaft des neuen Bundes, die Botschaft des Evangeliums. Ja, wir kommen gleich dazu. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein, sag mal einzig und allein, durch Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Amen. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Es heißt, jede Segnung Gottes, insbesondere unsere Errettung, unsere Beziehung zu Gott, wir empfangen sie immer aus Glauben und durch Glauben. Wir sind Freunde Gottes wie Abraham aus Glauben und durch Glauben. Amen. Jetzt schauen wir es uns mal an, ganz konkret. Was beinhaltet Freundschaft? Was beinhaltet Freundschaft? Freundschaft mit Gott. 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das heißt, die Grundlage von Freundschaft, und das ist ja auch im natürlichen, im menschlichen Gesehen so, die Grundlage von Freundschaft ist, du redest, dein Freund redet, du kennst die Stimme deines Freundes, dein Freund kennt deine Stimme und so gibt es ein Reden von Angesicht zu Angesicht. Amen. Eine Beziehung. Gott kennt deine Stimme, du kennst seine Stimme und so pflegt ihr einen vertrauten Umgang miteinander. Und das geschieht von deiner Seite aus durch Glauben. Das ist ganz wichtig. Verstehst du, es ist nicht die Frage, wie mache ich das, sondern es ist die Frage, glaube ich das? Ganz grundsätzlich. Und jetzt schauen wir es uns konkret an. Was musst du glauben? Was glaubst du? Das Erste, was du glauben musst, um in diese Beziehung einzutreten, ist, du musst glauben, dass tatsächlich der Weg für jeden Menschen frei ist. Amen, für jeden Menschen. Weil sonst hast du immer ein Problem, sonst denkst du immer, ja, die Freundschaft mit Gott, das ist für spezielle Pastoren, das ist für spezielle Apostel, das ist für spezielle was weiß ich was, Superchristen oder Heilige oder was auch immer. Du musst erstmal glauben, dass diese Art der Beziehung, dass der Weg frei ist für diese Art der Beziehung für jeden Menschen. Sag mal, für jeden Menschen. Amen. Für jeden Menschen. Hebräer 10, Vers 19. Ja, ich lese es erstmal in der Elberfelder Übersetzung. Hebräer 10, Vers 19 und 20. Da heißt es, durch das Blut Jesu. Sag mal, durch das Blut Jesu. Haben wir Freimütigkeit. Sag mal, Freimütigkeit. Haben wir Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum, den er, nämlich Jesus, uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Was ist das für ein Vorhang? Das war der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste abgetrennt hat. Das heißt, es geht ums Allerheiligste. Wenn er hier vom Heiligtum spricht, meint er eigentlich das Allerheiligste. Weil das Allerheiligste, also der Ort der Intimität mit Gott, da wo im alten Bund nur einmal im Jahr der hohe Priester und nur nach speziellen Ritualen überhaupt wagen konnte reinzugehen, durch diesen Vorhang ist ein Weg eröffnet, ein lebendiger Weg. Und dann sagt er noch was Interessantes. Er sagt nämlich, er hat diesen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang eröffnet. Das ist durch sein Fleisch. Das heißt mit anderen Worten, Paulus sagt hier, der Vorhang des alten Bundes ist sozusagen ein Vorschatten symbolisch auf den Vorhang des neuen Bundes. Und der Vorhang des neuen Bundes ist der zerbrochene Leib von Jesus. Ist sein Fleisch, ist sein Opfer für uns. Das ist der Vorhang, durch den wir jetzt durchgehen. Amen. Jesus ist der Vorhang und weil Jesus der Vorhang ist und er den Preis bezahlt hat, ist der Weg frei für jeden Menschen, weil Jesus für jeden Menschen gestorben ist. Das heißt, es gibt da keinen Sonderfall. Amen. Halleluja. Ist immer wichtig. Sag zu deinem Nachbarn mal kurz, du bist kein Sonderfall. Auch du über Livestream, du bist kein Sonderfall. Ich sag's dir. Du bist kein Sonderfall, sondern der Weg ist frei für jeden Menschen. Der Weg in den Raum von ungetrübter Freundschaft mit Gott ist frei für jeden Menschen. Halleluja. Hoffnung für alle, damit du es nochmal hast von einer anderen Übersetzung. Hebräer 10, Vers 19 heißt es so, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. Durch seinen geopferten Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Halleluja. Wir sind also Kinder Abrahams und somit auf die gleiche Ebene der Freundschaft mit Gott eingetreten, einfach durch Jesus und sein Erlösungswerk. Du bist das, verstehst du? Du bist das, davon gehst du aus, du bist das, das ist deine Identität. Amen. Du wirst nicht ein Freund Gottes. Melanie, du wirst nicht erst noch eine Freundin Gottes, sondern du bist schon eine Freundin Gottes. Halleluja. Amen. Und zwar ganz egal, wie du dich mal zwischendurch fühlst oder was du mal zwischendurch meinst, du bist schon ein Freund Gottes. Amen. Sag zu deinem Nachbarn, du bist schon ein Freund Gottes. Halleluja. Das ist dein Stand. Du bist auch schon ein Kind Gottes. Einfach aufgrund dessen, was Jesus getan hat, wenn du ihn angenommen hast. Das ist natürlich die Voraussetzung, wenn du Jesus aufgenommen hast. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn du Jesus aufnimmst, ist die einzige Voraussetzung, wenn du Jesus aufnimmst in deinem Herzen, dann bist du dieses Kind Gottes und dann bist du dieser Freund Gottes. Das ist dein Ausgangspunkt. Das heißt, wenn Gott dich sieht, dann sieht er ein Kind von sich. Amen. Ich meine, wer von euch Vater ist, ja, oder Mutter ist, wenn du dein Kind siehst, was hast du dann für Gefühle normalerweise? Kind kommt nach Hause. Ja, okay, alle lachen. Ja. Ja. Freude, Amen, Freude, wenn du siehst. Halleluja, preist den Herrn. Und genauso ist Gott einfach, weißt du, egal was du meinst oder fühlst oder was du manchmal vielleicht denkst, Gott sieht dich und sagt, wow, Freude, Freude, Halleluja. Mein Kind. Gell, Timo, so ist es mit den Kindern. Es ist so, ja, Amen, Halleluja. Kannst bestätigen mit seinen Kindern. Ja, preist den Herrn. Weißt du, wenn ein anderes Kind kommt, das nicht dein Kind ist, ja, dann hast du nicht unbedingt die gleichen Gefühle. Dann denkst du vielleicht, oh ja, sieht auch nett aus oder so. Ja, ist so. Ja, also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, oder? Also ich sage jetzt nicht, dass du negative Gefühle hast gegenüber anderen Kindern, aber es ist schon mal was anderes. Es ist nicht die gleiche Tiefe, verstehst du? Du freust dich auch, wenn andere Kinder kommen, wenn die Kinder in den Kinderdienst kommen, wenn du ein Kind siehst, du freust dich generell, Kinder sind einfach süß, ja. Aber wenn es dein Kind ist, verstehst du, und du bist Gottes eigenes Kind. Du bist nicht nur irgendein Kind von irgendeinem Vater, sondern du bist Gottes eigenes Kind. Das Kind deines himmlischen Vaters. Amen. Sein Liebling. Halleluja. Amen. Oder Timo, deine Kinder sind alle deine Lieblinge, oder? Alle, ja. Siehst du? Da gibt es kein Ranking. Je nachdem, wie sie sich benehmen. Okay, je nachdem, wie sie sich benehmen, sagt er. Ja. Aber grundsätzlich, ja, gibt es keinen Unterschied. Du liebst sie alle gleich. Hoffentlich. Sonst müssen wir nachher beten. Halleluja. Amen. Weißt du, der Vater hat nur Lieblinge. Amen. Das bist du. Das ist deine Ausgangsbasis. Also, sag mal, ich bin ein Freund Gottes. Gott ist mein Freund. Ich bin sein Freund. Ich kann jederzeit zu ihm kommen. Und ich kann jederzeit mit ihm reden, wie mit einem Freund. Das glaube ich. Amen. Jetzt hast du den Block eingeschlagen. Halleluja. Preist den Herrn, das glaubst du. Okay. Punkt Nummer eins. Wenn wir das also glauben, dann hindert uns nichts daran, jeden Tag aufs Neue uns für diese oder für die Pflege unserer Freundschaft mit Gott zu positionieren. Weil das ist das Zweite. Du musst dich positionieren für diese Freundschaft. Das ist so, wie wenn du einen Freund hast im Natürlichen, ja, und okay, der Freund wohnt, keine Ahnung, in Frankfurt und du wohnst in Stuttgart und es ist dein Freund. Und wenn du jetzt mit ihm diese Freundschaft pflegen willst, dann musst du dich positionieren. Du kannst nicht einfach nur in Stuttgart in deinem Wohnzimmer sitzen und der Freund sitzt in Frankfurt in seinem Wohnzimmer ohne irgendeine Verbindung und dann sagst du, okay, wir sind Freunde, wir pflegen unsere Freundschaft. Das funktioniert nicht. Du musst dich positionieren. Mindestens musst du den Telefonhörer in die Hand nehmen, beziehungsweise dein Handy oder irgendwie musst du, ja, Telefonhörer gibt's ja gar nicht mehr. Wer weiß überhaupt noch, wie ein Telefonhörer aussieht? Gibt's noch ein paar? Okay, gut, ja, okay. Halleluja. Wer kennt noch Telefone mit Wählscheibe? Okay. Das sind die ganz alten. Okay. Also, du musst dich positionieren. Amen. Du musst dich positionieren, um diese Freundschaft zu pflegen. Wie tust du das praktisch? Ich möchte dir heute Morgen ganz praktisch, ich sag mal, 4 Glaubensschritte geben, wie du dich optimal positionieren kannst für deine Freundschaft mit Gott. Das erste und wichtigste ist, um dich zu positionieren, du musst dich auf ihn fokussieren. Du musst dich auf ihn ausrichten. Ja? Du kannst auch deine Freundschaft mit deinem Freund nicht pflegen, wenn du ihn zwar angerufen hast auf dem Handy und die ganze Zeit, während er redet, denkst du die ganze Zeit an was anderes, guckst nebenher noch einen Film und irgendwann mal sagst du, was hast du gerade gesagt? Und dann sagst du, oh, muss ich alles nochmal erzählen? Das tut der Freundschaft auf Dauer nicht gut, ja? Wenn du abgelenkt bist. Das heißt, du musst dich fokussieren. Amen. Fokussieren. Kolosser 3, Vers 1 sagt uns Paulus genau das. Er sagt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Nächster Vers, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Das heißt mit anderen Worten, lass dich nicht ablenken, sondern fokussiere dich. Ja, denn ihr seid gestorben, sagt er weiter, und euer Leben, euer neues Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn aber der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Amen. Mit anderen Worten, es beginnt damit, dass du dich fokussierst. Wie fokussierst du dich? Jetzt ist es wieder praktisch, aber sagst du, ja, wie fokussiere ich mich denn jetzt? Okay, ich gebe dir einfach praktische Hinweise. Erster praktischer Hinweis, was dir helfen kann zu einem ersten Fokussieren auf Jesus, ist sein Wort. Ist sein Wort. Amen. Indem du sein Wort aufschlägst und in seinem Wort liest und sein Wort aufnimmst, ja, nimmst du ihn selber auf, weil er ist nicht nur der Autor dieses Wortes, sondern die Bibel sagt in Johannes 1, er ist das Wort. Amen. Nicht er ist es, sondern, verstehst du, also nicht er mampft es, sondern er ist es tatsächlich, ja. Er ist es tatsächlich. Er ist identifiziert mit seinem Wort, mit dem Wort Gottes. Das heißt, wenn du dich diesem Wort aussetzt, dann setzt du dich damit seiner Person aus. Lies mal die Bibel in diesem Bewusstsein. Lies mal die Bibel nicht einfach nur mit deinem Verstand und sag, oh, jetzt mal wieder was lernen. Oh, jetzt muss ich mal das wissen, jetzt muss ich mal dieses. Sondern lies es einfach mal in diesem Bewusstsein. Wow, ich nehme jetzt einfach Jesus auf. Weißt du, Jesus ist auf jeder Seite dieses Buches. Sein Name wird nicht auf jeder Seite dieses Buches erwähnt, aber sein Geist ist auf jeder Seite dieses Buches. Amen. Und Johannes der Täufer hat gesagt, als Jesus aufgetreten ist und er ihn getauft hatte, hat er zu den anderen Jüngern von sich selber, hat er gesagt, seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dieses seht das Lamm Gottes im Griechischen, horao heißt es, das heißt so viel wie, fokussiert euch auf ihn, nehmt ihn auf, ja, lasst ihn auf euch wirken. Im Englischen heißt es behold the Lamb of God. Also nimm ihn auf, ja, richte dich auf ihn aus. Genau das, in diesem Bewusstsein kannst du morgens deine Bibel aufschlagen und sagen, okay, jetzt nehme ich wieder Jesus auf. Amen. Ohne in deinem Verstand jetzt irgendwie darum zu denken, was weiß ich, du schlägst auf und dann siehst du hier im ersten Jahr Belsatzas des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Gesicht seines Hauptes auf seinem Lager. Dann sagt jetzt der Verstand, würde jetzt sagen, ja, was hat das jetzt wieder mit Jesus zu tun? Verstehst du? Aber der Geist von Jesus ist in all dem drin. Nimm ihn auf. Behold the Lamb of God. Überall findest du das Lamm Gottes in der Bibel, ja. Amen. In ganz unterschiedlicher Form, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Geh zu Mose, dann siehst du die eherne Schlange, die aufgerichtet wird. Das ist ein Vorschatten auf das Kreuz. Nimm Elisa, wie er das Holz ins Wasser warf, damit das Wasser wieder süß wird, weil das bitter war. Das ist das Kreuz von Golgatha und so weiter. Du findest ihn überall. Du findest Jesus überall. Du nimmst ihn auf, indem du sein Wort aufnimmst. Also ich empfehle dir einfach, das Einfachste, was du tun kannst, wo du selber am allerwenigsten machen musst, außer lesen einfach, ist das Wort Gottes aufnehmen. Und du nimmst Jesus auf. Sag mal, ich nehme das Wort Gottes auf und ich nehme damit Jesus auf. Okay, das ist schon mal ein guter Anfang, um dich zu fokussieren. Das Zweite, was ich dir unbedingt empfehle, um einfach auch die Atmosphäre voll um dich herum zu reinigen und wirklich dich voll zu fokussieren, einfach auch auf das Wirken Gottes, auf seinen Geist, auf einfach die Frequenz des Himmels, auf die, Frequenz ist der beste Ausdruck, auf die Wellenlänge des Himmels, dich zu fokussieren, ist Lobpreis und Anbetung. Sag mal Lobpreis und Anbetung. Und zwar Lobpreis und Anbetung im Glauben. Amen, nicht im Gesetz. Nicht nach dem Motto, okay, jetzt muss ich wieder 4 Lieder singen, damit ich meine Pflicht erfüllt habe. Ja, oder heute bin ich ganz besonders gut, heute singe ich 5. Nein, es geht darum, Jesus hat gesagt, die, die den Vater anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, es geht darum, dass du ihn lobst und preist mit diesem unbedingten Drang, wo du suchst, was droben ist, wo du sagst, Herr, ich will dir begegnen. Herr, du bist mein Freund, ich bin dein Freund. Ich will dir heute begegnen. Ich will heute deine Stimme hören. Ich will heute mit dir Gemeinschaft haben. Ich will heute einfach dich sehen. Und mit diesem Bewusstsein preist du ihn und lobst du ihn. Mit diesem Bewusstsein preisen und loben wir ihn übrigens auch hier in der Gemeinde. Ja, es geht nicht darum, weißt du, Lobpreis ist nicht, das hast du eh schon gemerkt, wenn du schon öfters hierher gekommen bist, Lobpreis ist nicht einfach nur ein Warm-up-Programm vor der Predigt oder so. Ja? Verstehst du? Wo man so langsam reinkommt, so damit man ein bisschen locker wird oder so. Sondern Lobpreis ist Gottes Art und Weise, uns auf sich selber auszurichten, ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Amen. Wir stellen Jesus in den Mittelpunkt. Wir stellen den Vater in den Mittelpunkt. Wir stellen den Heiligen Geist in den Mittelpunkt. Und wir brechen durch in diese Dimension des Geistes, des Übernatürlichen. Amen. Also wenn du den Herrn im Geist und in der Wahrheit wirklich angebetet hast, dann denkst du hinterher anders, als du vorher gedacht hast. Oder ich sag's mit anderen Worten, du bist hinterher woanders, wie du vorher warst, im Geist. Also selbst wenn du, und das empfehle ich dir übrigens, gleich früh morgens, wenn du, bevor du irgendwas anderes machst, diese Zeit der Fokussierung auf Gott zu haben, ja, das ist das Beste, was du tun kannst, weil dann bist du noch am wenigsten abgelenkt. Ja, dann hast du noch am wenigsten anderes aufgenommen. Ja. Deswegen ist, auch die Bibel hat ja viele Verheißungen. Ich hatte einen Vers rausgeschrieben aus dem Psalm 5, Vers 4. Viele Verheißungen für früh am Morgen, ja, wo es heißt, von David hat es gesagt, er hat gesagt, Herr, schon früh am Morgen hörst du mein Rufen. In aller Frühe bringe ich meine Bitten vor dich und warte sehnsüchtig auf deine Antwort. Mit anderen Worten, schon in der Früh als erstes, bevor ich irgendwas anderes tue, was auch immer jetzt für dich in der Früh ist, verstehst du? Es geht jetzt hier auch nicht um ein Gesetz, dass alle Christen um 5 Uhr aufstehen müssen. Es kommt darauf an, verstehst du? Es kommt ja darauf an, wann du abends ins Bett gehst, wann du morgens zur Arbeit musst und so weiter, wie dein Rhythmus ist. Weißt du, Gott begegnet dir auch um 8 Uhr, wenn du da aufstehst, genauso wie um 5 Uhr. Aber gut ist es, wenn du zuerst, bevor du was anderes machst, zu ihm kommst. Weil dann ist dein Inneres noch freier. Amen. Okay, jetzt auch da natürlich gilt jetzt auch wieder kein Gesetz. Wenn du jetzt, was weiß ich, sagen wir mal, du musst jeden Morgen um 5 zur Arbeit und bis abends bis um 10, 10:30 noch in der Gemeinde und musst noch nach Hause fahren und dann musst du um 5 wieder aufstehen, dann wird Gott auch kein Problem haben, dir mittags um 3, wenn du von der Arbeit heimkommst, zu begegnen. Okay? Es geht nicht um Gesetz, sondern es geht um Glauben. Aber ich will dir einfach den Weg so einfach wie möglich zeigen, ja? So wie es so einfach wie möglich ist. Und das Beste, was dir passieren kann, wenn es dir möglich ist, dann ist das Beste, was dir passieren kann, früh morgens oder dann eben, wenn du aufstehst, ja, was für die einen früh ist, ist für die anderen vielleicht spät, wie auch immer. Aber als allererstes diesen Fokus auf Gott zu richten. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Aber weißt du, selbst wenn du als allererstes deinen Fokus auf Gott richtest, wie viele von euch haben das schon gemerkt, trotzdem ist es so, dass du manchmal einfach durch was durchbrechen musst. Ja, du fängst an, den Herrn zu preisen und da sind noch alle möglichen Gedanken vielleicht, die kommen wollen oder Gefühle und du denkst, oh, vielleicht bist du auch noch müde oder so, fühlst dich, und denkst, oh ja, dein Fleisch sagt jetzt nicht gerade, Gott ist überall, ja. Verstehst du, alle meine Zellen vibrieren mit der Gegenwart Gottes. Also gibt es so ein Durchbrechen im Glauben und genau dafür ist Lobpreis und Anbetung, um da durchzubrechen. Verstehst du? Ich würde es einfach empfehlen, im Glauben zu tun, weil es dann leichter für dich ist, dich zu fokussieren. Amen. So positionierst du dich für die Begegnung mit Gott. Und dann das Nächste. Und jetzt pass auf. Und du, weißt du, du hast es von mir vielleicht schon öfters gehört, aber an diesem Punkt werde ich definitiv euch öfter zu sagen, dasselbe nicht müde, ja, wie Paulus sagte, weil es wirklich der, ich sag mal, der Punctus Knactus Spezialiter ist. Ja, der entscheidende Knackpunkt, mit anderen Worten, auf Deutsch übersetzt. Ja. Du musst dein Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Das ist entscheidend. Und damit du es so richtig zur Ruhe bringen kannst, empfehle ich dir noch etwas, bevor du dann wirklich diese Ruhephase hast, empfehle ich dir, aus dem Lobpreis heraus oder auch während des Lobpreises, ihm dein Herz auszuschütten. Alles, was noch in deinem Herzen drin ist oder hochkommt, während du ihn lobst und preist, kommen vielleicht Gebetsanliegen hoch, für andere Menschen, für dich selber. Alles, was hochkommt, auszuschütten. Also ihm zu sagen. Ja? Philipper 4, Vers 6 heißt es, seid um nichts besorgt, das sollen wir nicht tun. Also sollst nicht grübeln im Lobpreis, ja? Sollst nicht in Grübeln reinkommen, ja, während du Gott anbetest, sondern du sollst ihm deine Dinge sagen. Amen. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also mit anderen Worten, du sollst alles Gott sagen, was dich bewegt. Du sollst bitten, du sollst Fürbitte tun, du kannst flehen, du kannst einfach alles, was auf deinem Herzen ist, lässt du raus, bis nichts mehr kommt. Amen. Und dann bist du bereit für die Ruhe. Halleluja. Und das ist, ich sag mal, die Königsdisziplin der Freundschaft, des Pflegens der Freundschaft mit Gott, ist, vor ihm zur Ruhe zu kommen. Das heißt, du hörst auf, dich mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Du hörst auf, selbst dich mit irgendwelchen geistlichen Gedanken zu beschäftigen, die vielleicht durchaus nicht negativ sind, sondern sogar positiv. Aber du hörst auf, dich mit irgendwas zu beschäftigen und du schaust einfach nur Gott an. Weil was haben wir gesagt? Freundschaft ist von Angesicht zu Angesicht. Das heißt, du schaust ihn an. Du richtest dich auf ihn aus. Ich habe ja, mein letztes Buch, das ich geschrieben habe, heißt ja Im Zentrum der Herrlichkeit. Da geht es im Kern genau darum. Weil was ist im Zentrum der Herrlichkeit? Im Zentrum der Herrlichkeit ist Gott selber. Amen. Mit allem, was ihn ausmacht. Im Zentrum der Herrlichkeit ist Jesus. Und Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das heißt, im Zentrum der Herrlichkeit ist auch der Vater. Im Zentrum der Herrlichkeit ist der Heilige Geist, der uns die Beziehung zwischen Vater und Sohn lebendig macht. Du richtest dich auf das Zentrum der Herrlichkeit aus und lässt dich vom Heiligen Geist leiten. Weißt du, du kannst dich nicht immer gleichzeitig auf alle Aspekte Gottes ausrichten, das geht gar nicht. Aber vielleicht führt er dich und sagt, schau einfach meine Herrlichkeit an. Einfach meine Herrlichkeit. Sagst du, ja, wie sieht es aus? Schau es dir an. Das ist einfach, okay, ich schaue auf deine Herrlichkeit. Vielleicht liest du noch Offenbarung 1, wo du Jesus in seiner Herrlichkeit siehst, Feuerflammen und aus den Augen und weißes Haar und Füße wie glänzendes Erz und umgürtet mit einem goldenen Gürtel und so weiter und so fort. Du siehst das alles. Ja, und dann, aber dann, weißt du, dann kommst du zur Ruhe und schaust ihn einfach nur an. Das heißt, du in dem Moment tust du auch nicht mit deinen Gedanken noch meditieren oder irgendwie arbeiten, sondern du schaust einfach ihn an. Und aus deiner Zeit mit Gott heraus, aus deiner Lobpreiszeit, aus deiner Anbetungszeit heraus wird, und auch aus deiner Gebetszeit, die du da hast, wird dir klar werden, welchen Aspekt du heute anschauen sollst. Vielleicht sollst du ihn am Kreuz anschauen, sein Leiden für dich. Vielleicht sollst du ihn mit der Dornenkrone anschauen. Vielleicht sollst du ihn anschauen, wie er für unsere Krankheiten geschlagen wurde. Durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Vielleicht sollst du das leere Grab betrachten und Jesus daneben, den Maria für den Gärtner gehalten hat. Du sollst den Auferstandenen sehen. Verstehst du, es gibt so viele Aspekte seiner Person, die du betrachten kannst. Aber wenn du wirklich zur Ruhe kommen willst, dann mach dir einfach bewusst, okay, ich richte mich jetzt darauf aus und auf nichts anderes. Ich springe nicht mehr, verstehst du? Auf einen Aspekt. Ja? Nicht auf fünf Aspekte, sondern auf einen Aspekt, weil ich komme 100% zur Ruhe in ihm. Du kannst auf seine Liebe schauen, mach dir seine Liebe bewusst. Ja, sein Herz, was auch immer er dir zeigt. Ja? Aber komm 100% zur Ruhe, wie immer er dich dabei führt. Entscheidend ist, dass dein Verstand nicht mehr aktiv ist. Und das ist die schwerste Übung. Weil der will immer so gerne aktiv sein. Dann will er noch das denken, dann will er noch das denken. Und er hält sich dabei sogar manchmal ziemlich für fromm und ziemlich für gut, weil er so gute Gedanken hat. Aber entscheidend ist, du musst diesen Punkt völliger Ruhe treffen. Weil auf diesem Punkt völliger Ruhe begegnest du ihm von Angesicht zu Angesicht. Deine Seele muss zur Ruhe kommen, damit dein Geist mit ihm Gemeinschaft haben kann. Weil die Gemeinschaft mit Gott ist von Geist zu Geist. Nicht von Seele zu Geist. Die Seele ist noch davor und Gott hat auch kein Problem, wenn du aus deiner Seele heraus Dinge betest und Dinge sagst und so weiter. Gott hat kein Problem. Aber wenn du wirklich dieses von Angesicht zu Angesicht mit ihm willst, Freundschaft mit ihm, wo er zu dir redet, wo du zu ihm redest, dann ist es wichtig, dass es von Geist zu Geist ist. Und dazu ist einfach entscheidend die Ruhe. Und das Geniale ist, dass das Wort Gottes uns sagt, dass diese Ruhe für uns da ist. Das heißt, sie ist bereits vorhanden. Hebräer 4, Vers 9 heißt es, so bleibt noch eine Sabbatruhe übrig für das Volk Gottes. Amen. Und dann sagt er weiter, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Ja, das heißt, du kannst glauben, dass dieser Raum der Ruhe für dich da ist. Dass Gott ihn für dich vorgesehen hat. Du kannst glauben, dass du es dir leisten kannst, total zur Ruhe zu kommen. Du kannst glauben, dass diese Ruhe da ist für dich. Also selbst wenn du, weil manchmal sagt dir vielleicht dein Fleisch, oh, da komme ich nie hin, das schaffe ich gar nicht, das geht gar nicht. Nein, du glaubst. Deswegen ist es Glaubensruhe. Du glaubst, dass diese Ruhe da ist. Du glaubst, dass es möglich ist. Du glaubst, dass es jeden Tag für dich möglich ist, in dieser Ruhe des Glaubens zu leben. Amen. Weißt du, und das Geniale ist, du kannst dann immer wieder, auch im Laufe des Tages, an diesen Ort der Ruhe zurückkommen. Ja, ich glaube sogar, je mehr wir es lernen, diese Beziehung mit ihm zu praktizieren, umso mehr wird es zu einem permanenten Leben in dieser Glaubensruhe. Weißt du, wo du permanent online bist, das wäre ja mal genial. Ha? Weißt du, wo du den Hörer gar nicht mehr auflegst, also oder das Handy, ja. Verstehst du? Wo du gar nicht mehr abschaltest, den Draht. Ja? Aber es beginnt damit, dass wir es gezielt praktizieren, ja? Damit wir die Frequenz kennenlernen. Ja? Und das ist diese Frequenz der Glaubensruhe. Ja? Da will er uns begegnen. Halleluja. Und in diesem Punkt, da lässt du ihn zu dir reden. Da lässt du ihn zu dir. Weißt du, jemanden reden lassen heißt, ruhig zu sein. Richtig, oder? Ich meine, wir sind in der Freundschaft, wenn der Freund redet und du quasselst immer nur so ein bisschen, selbst wenn du ein bisschen leise quasselst, ist es trotzdem, sagt der Freund, Moment mal, hörst du mir nicht zu? Verstehst du? Und deswegen ist diese Glaubensruhe so wichtig, weil du willst, dass Gott zu dir redet. Du hast ja schon zu ihm geredet, du hast ihn gepriesen, du hast ihn gelobt, du hast deine Gebete gebracht, du hast deine Anliegen gesagt, du hast gefleht, was auch immer, Fürbitte getan. Jetzt willst du ja, dass er zu dir redet. Also musst du ihn reden lassen. Also musst du zur Ruhe kommen. Ja, ich hatte den Vers vor 3 Wochen schon gesagt, aber ich lese ihn trotzdem nochmal, weil er so wunderbar ist. Psalm 32, Vers 8, und zwar in der Luther-Übersetzung. Da heißt es, Gott sagt es, ich will dich unterweisen. Ja, also mit anderen Worten, ich will mit dir reden. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen. Das heißt, er möchte einen Eindruck auf dein Innerstes machen. Und das ist sein Reden. Er möchte einen Eindruck auf dein Innerstes machen. Und genau an diesem Punkt der Ruhe beginnt tatsächlich er zu reden. Und plötzlich merkst du, oh, da kommen Gedanken, oh, da kommen Worte, oh, da kommen Eindrücke. Die habe ich mir nicht ausgedacht. Also du kannst genau den Unterschied spüren zwischen, okay, meine Gedanken haben das entwickelt und zwischen, oh, da ist etwas auf mich gekommen. Da ist etwas, zack, gelandet, worüber ich vorher nicht nachgedacht habe. Das ist so, wie wenn du einen Traum hast, der von Gott ist. Es ist genau das Gleiche, es ist genau die gleiche Ebene. Im Prinzip ist es nichts anderes. Ja, es ist genau wie beim Traum. Du wachst auf und du weißt, wow, da war was, da hat Gott geredet. Da ist etwas in meine Seele gekommen, das habe ich mir überhaupt nicht ausgedacht, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich weiß, da hat Gott geredet. Manchmal kann Gott zu uns leichter reden im Traum als im Wachen, weil wir im Traum tendenziell ruhig sind, im Schlaf. Aber weißt du, eigentlich ist es genau das. Wenn du permanent in dieser Freundschaftsbeziehung mit Gott leben willst, dann musst du eigentlich nur eines entwickeln, nämlich, dass du permanent online bist mit diesem inneren Menschen, mit dem du nachts auch träumst. Das heißt, du musst eigentlich ein permanenter Träumer sein mit Gott. Ja, ihr werdet sein wie die Träumenden, heißt es doch, oder? Wenn Gott die Gefangenen zieht uns nach Hause führt, werdet ihr sein wie die Träumenden. Das heißt, weißt du, okay, da ist natürlich auch gemeint, ja, traumhaft, alles toll und so weiter. Aber weißt du, träumen heißt letztendlich eigentlich, also rein menschlich gesprochen, rein vom Psychologischen her auch gesprochen, ist träumen eigentlich, okay, der innere Mensch ist in hundertprozentiger Ruhe und in das Unbewusste kommen Eindrücke, die sich der Mensch nicht in seinem Verstand ausgedacht hat. Und genau das passiert, wenn wirklich Gott zu dir redet. Amen. Und das willst du jeden Tag erleben. Amen. Und dafür glaube ich, dass du das jeden Tag erlebst. Und zwar nicht nur, wenn du schläfst. Ich meine, es ist toll, wenn du Träume hast, wenn du schläfst. Aber Gott möchte diese Fähigkeit, einfach mit dir als Freund zu leben, auch entwickeln, wenn du wach bist. Amen. Und das ist dieser Ruhepunkt. Okay? Und wenn dann diese Dinge hochkommen, jetzt gebe ich dir noch einen Tipp, wenn dann diese Dinge hochkommen, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, aber wie gesagt, euch öfter dasselbe zu sagen, werde ich nicht müde, weil das ist das Zentrale, was ich dir heute predige, ist zentral für unser Leben als Christen. Ja, ist, ich sage es nochmal, der Punctus Knactus, ja, deine Beziehung zu Gott, weil daran entscheidet sich alles. Weißt du, wenn du seine Stimme hörst und von ihm geführt bist, weißt du, dann funktionieren Dinge auf eine vollkommen andere Art und Weise, wie wenn du seine Stimme nicht hörst. Ich meine, wie viele wollen in ihrem Leben im Nebel herumstochern und denken, ah, ist das vielleicht Gott oder ist das vielleicht Gott und da wieder unsicher und da wieder unsicher? Oder wie viele wollen einfach diese Klarheit haben, wissen, okay, da hat Gott geredet und deswegen mache ich es so und deswegen funktioniert es auch. Wie viele wollen so leben? Also an diesem Punkt täglich erlebst du genau das. Gott redet zu dir. Du bist ruhig und plötzlich merkst du, ah, vielleicht in so einem Zustand, wo du wirklich schon fast im Halbschlaf bist, so ungefähr. Ja? Aber plötzlich merkst du, oh ja, da kommen Eindrücke. Und dein Verstand stellt sie nicht mehr in Frage, dein Verstand denkt nicht drüber nach, aber da kommen sie, blop, blop, blop, blop, blop. Und dann empfehle ich dir, jetzt bin ich bei dem Punkt meiner Empfehlung, schreib's auf. Amen. Schreib's auf. Schreib's am besten gleich auf, wenn es kommt. Ja? Wenn du merkst, okay, das war jetzt sozusagen eine Gesprächsphase, ja, dann schreib's auf. Du kannst auch, wenn du es aufgeschrieben hast, weiterhören. Verstehst du? Aber schreib's auf. Weil wenn du es in dem Zustand nicht aufschreibst, ist die Gefahr, dass du es nicht mehr genau weißt, wenn du wieder ein bisschen mehr auftauchst. Natürlich, wir wollen ja immer weniger auftauchen, wir wollen ja immer mehr permanent da drin leben. Aber trotzdem ist es noch mal, sagen wir, am Anfang ist es noch oft so, dass wir dann auftauchen und plötzlich ist es alles gar nicht mehr so lebendig. Die Gedanken sind plötzlich gar nicht mehr so klar da. Daran merkst du, dass Gott geredet hat. Weil deine Verstandesgedanken, die weißt du immer noch, die hast du dir überlegt, die weißt du noch. Aber das, was auf dieser tieferen Ebene in deinen Geist reingeschrieben ist, das ist plötzlich weg, wenn du auf eine andere Ebene auftauchst. Und deswegen empfehle ich dir, es aufzuschreiben. Und auch dafür habe ich dir natürlich die Bibelstelle, die du bestimmt auch schon kennst, Habakkuk 2, Vers 1 und 2 heißt es, zuerst auf meinen Posten will ich treten und auf den Wall mich stellen und ich will spähen, um zu sehen, was er mit mir reden wird. Das heißt, es ist das Erste, du hältst Ausschau, du positionierst dich, du fokussierst dich, du kommst zur Ruhe. Ja, er schreibt auf die Tafel deines Herzens und dann Vers 2, und jetzt lese ich es mal in der Schlachterübersetzung, die übrigens ja, glaube ich, auch angezeigt wird, die Schlachter, dann heißt es, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Okay, du gräbst sie heutzutage natürlich nicht mehr in Tafeln ein, sondern du haust sie in deinen Computer rein oder was auch immer oder auf dein Handy oder vielleicht brauchst du auch noch sowas wie einen Stift oder so, ja, also so, mit dem man so richtig von Hand schreiben kann. Das gibt es ja auch noch. oder kennt es noch jemand? Ja. Ehrlich gesagt, ich tippe es immer am liebsten gleich in den Computer ein, weil was ich im Computer drin habe, das habe ich. Das muss ich nachher nicht wieder übertragen, das habe ich, das kann ich in mein Journal eintragen, das kann ich jederzeit geläufig lesen. Schreib es da auf, wo du es am geläufigsten liest. Wenn du lieber handschriftlich deine Schrift liest, dann schreib es handschriftlich auf. Wenn du einfach sowieso deine Sachen im Computer liest, dann schreib es in den Computer rein. Ja? Schreib es auf deinen Laptop. Ja? Das ist dann deine Tafel. Halleluja. Da gräbst du es rein, damit du es geläufig lesen kannst. Halleluja. Du kannst auch in dieser Phase, du kannst die Dinge ruhig stichwortartig auch notieren und kannst es später dann noch weiter ausformulieren. Aber einfach, dass du die entscheidenden Punkte, weil es sind Offenbarungen, weißt du, da fallen Offenbarungen in dein Herz, Gedanken in dein Herz. Schreib es mindestens stichwortartig. Schreib es auf, damit du es nachher nachvollziehen kannst. Okay? Halleluja. Preist den Herrn. So entwickelst du deine Beziehung zu Gott. Halleluja. Und wie gesagt, das Ziel ist, dass wir es lernen, immer permanenter sozusagen Zugang zu haben zu dieser Ebene, wo er redet. Ja, das ist das Ziel. Ausgangspunkt ist, wir haben alles, was es braucht. Wir sind Freunde Gottes. Ja, wir sind es. Gott hat uns dazu gemacht. Wir haben alles, was es braucht. Ziel ist, darin so kontinuierlich wie möglich zu leben. Erste Hausaufgabe heute ist, es jeden Tag mindestens einmal zu praktizieren. Jeden Tag mindestens einmal an diesem Punkt der Glaubensruhe anzukommen und Gott auf dein Herz schreiben zu lassen. Und ich möchte dir wirklich eine kleine Challenge geben heute Morgen, auch euch über Livestream übrigens. Das, was ich dir heute sage, ich werde gleich den Geist Gottes freisetzen, dass er uns hilft und dass er wirklich diesen Geist des Glaubens dafür in unserem Herzen freisetzt. Aber dann ist die Challenge, wirklich die nächsten 3 Wochen, ich empfehle dir die nächsten 3 Wochen, es jeden Tag konsequent zu praktizieren. Und nach 3 Wochen schreibst du mir eine E-Mail und schreibst mir, was sich verändert hat in deinem Leben. Ich weiß, es wird sich was verändern. Definitiv. Beim einen so, beim anderen so. Aber du wirst merken, das wirkt. Und vor allen Dingen wirst du nach 3 Wochen nicht mehr so leicht davon wegkommen wieder. Weil dann hast du eine Gewohnheit etabliert. Ja. Das lernen ja sogar die Neurologen, ja, dass wenn du eine Gewohnheit 3 Wochen lang, 21 Tage lang konsequent in dein Leben einbaust, dann hast du es nach 21 Tagen geschafft. Ja. Also wenn du sagst, okay, ich will, was weiß ich, weniger Handy, am Handy daddeln und ich will jetzt, was weiß ich, morgens jeden Tag mein Handy frühestens um 11 Uhr morgens anschalten, dann musst du das 21 Tage lang konsequent durchziehen, bis du es zu einer Gewohnheit gemacht hast. Ja, davor ist immer noch die Gefahr, dass du doch wieder um 9 Uhr kommt, ein kurzer Gedanke, ah, ich gucke nur ganz kurz da mal, ganz, ganz kurz, ja, und dann ist schon wieder draußen. Ja. Verstehst du? So ist es mit Gewohnheiten. Gewohnheiten, auch wenn du dir was abgewöhnen willst, wenn du dir was angewöhnen willst, es dauert, rein neurologisch gesprochen, dauert es etwa 21 Tage, bis diese neue Gewohnheit in deinen Nervenzellen sozusagen etabliert ist, sodass es für dich normal ist. Deswegen die Challenge. 21 Tage Challenge. Nicht 21 Tage Fasten in dem Fall, ist auch gut, aber 21 Tage täglich an diesen Punkt der Ruhe in Gott kommen, täglich von ihm hören, täglich was aufschreiben. Und nach 21 Tagen, wenn du mir nach 21 Tagen schreibst, das hat überhaupt nicht funktioniert, dann bete ich für dich extra. Amen. Aber ich sag dir, komm mir nicht und sag, ja, ich habe es 3 Tage probiert und es hat nicht funktioniert. No. Verstehst du, so klappt es nie. Verstehst du? So wirst du keine neue Gewohnheit in deinem Leben etablieren. Ja, ich habe es 3 Tage versucht ich bin frustriert. Nein, nach 21 Tagen darfst du nicht kommen und irgendwas sagen. Okay? Und auch nur dann, wenn du es die 21 Tage durchgezogen hast. Amen. Ich glaube von ganzem Herzen, dass deine Beziehung zu Gott, deine Freundschaftsbeziehung zu Gott auf eine ganz neue Ebene kommt in den nächsten 21 Tagen. Bist du dabei? Nimmst du die Challenge an? Okay, lass uns zusammen aufstehen und ich möchte für uns alle beten. Halleluja. Und wir wollen den Heiligen Geist einladen, weil es ist nicht durch Heer, nicht durch Kraft, sondern es ist durch seinen Geist. Und so sagen wir, Heiliger Geist, komm auf uns, nimm das Wort Gottes, mach es in unserem Herzen jetzt lebendig, Herr. Du sagst auch, Herr, in deinem Wort, du sagst, der Glaube kommt aus dem Hören und das Hören durch das Wort Gottes. Heute haben wir dein Wort gehört, Herr, dass wir freien Zugang haben, Herr, in den Raum der Freundschaft mit dir, Herr. Wir haben es gehört, Herr, dass du unser Freund bist und dass wir deine Freunde sind. Wir haben gehört, Herr, dass von deinem Wort, Herr, uns nichts daran hindert, täglich deine Stimme zu hören und täglich in diesen Raum der Begegnung mit dir zu gehen, Herr. Und Herr, dein Wort bewirkt Glauben. Und so setze ich jetzt Glauben frei in jedem einzelnen Herzen, Herr. Ich setze diese Entschiedenheit des Glaubens frei. Weißt du, Glauben heißt einfach, ich ergreife es. Du sagst einfach, okay, Herr, ich ergreife es. Wie viele von euch sind da dabei? Du sagst, okay, Herr, ich ergreife es. Ich ergreife meine Freundschaftsbeziehung mit Gott. Ich glaube, dass ich ein Freund Gottes bin. Ich glaube, dass er mir täglich begegnet. Ich glaube, dass jeden Tag ein Ort der Ruhe für mich vorbereitet ist. Und ich entscheide mich, das zu ergreifen. Ich entscheide mich, das zu praktizieren. Ich entscheide mich, es fest einzubauen in meinen Tagesablauf. Und ich erwarte, dass genau geschieht, was das Wort Gottes sagt. Dein Wort, Herr, ist die Wahrheit. Von heute an lebe ich in einer neuen Dimension. Als Freund Gottes oder als Freundin Gottes, darfst du auch sagen. Halleluja. Halleluja. Und Vater, in dem Namen Jesus segne ich jeden Einzelnen hier in diesem Raum und jeden Einzelnen, der meine Stimme hört. Und ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen persönlich angesprochen hast bereits durch dein Wort, Herr. Aber ich danke dir, Herr, dass du jetzt auch für jeden Einzelnen das, was ich schon versucht habe, so konkret und praktisch wie möglich runterzubrechen. Aber ich danke dir, Herr, dass du, Heiliger Geist, noch den Rest tust und es jedem Einzelnen ganz konkret und praktisch auch für sein persönliches Leben runterbrichst, Herr. Dass du jedem Einzelnen das jetzt, einfach gerade jetzt auch eine Vision vor Augen gibst, wo du einfach siehst, okay, da werde ich das praktizieren. Genau da ist der Punkt in meinem Tagesablauf, da werde ich das praktizieren und da werde ich das erleben. Halleluja. Vielleicht praktizierst du es auch schon, dann ist ja umso besser, aber dann bist du im Glauben ermutigt, von heute an noch mehr zu erwarten, einfach die Stimme Gottes zu hören. Und dann wird deine Zeit einfach nur noch stärker werden. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, Irina, deine Zeit wird auf eine ganz neue Dimension und Ebene kommen. Das spüre ich gerade. In der nächsten Zeit wirst du erleben, wie wirklich eine Klarheit einfach kommt, auch wenn Gott zu dir redet, wie du es bisher nicht gekannt hast. Es ist da. Halleluja. Tritt ein in Jesu Namen. Freier Zugang. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, dass du jede einzelne Tochter, jeden einzelnen Sohn Gottes wirklich lehrst, sich zu positionieren, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, dass der Raum frei ist. Der Raum ist frei. Das ist ein Freiraum. Das ist ein Freiraum. Er ist da. Ich setze über jedem Einzelnen hier im Raum, weil ich diesen Freiraum frei. Also der Freiraum ist da, wir müssen ihn nur erkennen und ergreifen. Also sag nicht, ja, ich habe keinen Freiraum in meinem Tag. Ja, so wie du ihn bisher organisiert hast, hast du keinen Freiraum. Aber du kannst es anders organisieren. Ist kein Problem, du kannst es anders organisieren. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr, dass wir ein Volk sind von Kindern Gottes, die diese Priorität haben, Herr. Die Söhne, wahre Töchter Gottes sind und als solche nichts anderes so sehr wollen, als dass du zu ihnen redest und dass du ihnen deine Klarheit gibst, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Klarheit. Kommt, ja. Klarheit ist schon da, ist schon auf dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Die zarte, sanfte Stimme. Amen. Ist gut, ha? Er brüllt dich nicht an, weißt du? Ist gut, sondern gell? Er ist so lieb, gell? Ja, Amen. Halleluja. In der Ruhe hörst du seine Stimme. Halleluja. Es heißt auch in Jesaja 11, glaube ich, heißt es, er schreit nicht auf den Straßen. Ja? Ja? Er schreit nicht, ja? Sondern das heißt nicht, dass du nicht vielleicht, wenn du das Wort Gottes proklamierst, mal lauter redest oder so. Aber er, verstehst du, wenn er zu dir redet, er schreit nicht, sondern er redet mit Sanftheit, Zartheit. Da ist Klarheit. Michael, da ist Klarheit. Da ist Ordnung. Oh, Ordnung in deinem Tag. Klarheit für jedes einzelne Bestandteil. Oh. Und ich sehe, wie du wirklich surfst, auch über den Herausforderungen und wo einfach Dinge von überall her auf dich einbranden und Dinge einfach von überall her versuchen, deine Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber du surfst drüber und du ordnest die Dinge einfach aus dieser Klarheit des Heiligen Geistes, die du hast. Und dann weißt du, ja, das ist dran jetzt und das ist nicht dran. Und das hat noch Zeit und das kann ich später und das kann ich sofort machen. Und er gibt dir diese Klarheit. Und er führt dich, Halleluja. Und das zu entwickeln, wird dich auf eine ganz neue Ebene auch bringen, nämlich der Freundschaft mit Gott und auch der Wirksamkeit für Gott und der Klarheit für deine Schritte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Wir danken dir. Wir danken dir für dein Reden auch heute Morgen hier, Herr. Wir danken dir, dass du zu jedem Einzelnen persönlich sprichst, auch über Livestream. Ich segne dich. Er spricht zu dir. Die Challenge gilt auch für dich. Ja, du darfst mir auch eine E-Mail schreiben in 21 Tagen. Ja, aber nur, wenn du es praktiziert hast, okay? Und dann darfst du mir ein Zeugnis schreiben, was sich verändert hat in deinem Leben. Wo du sagst, wow, das hat sich verändert, das. Und ich bin mir sicher, es wird niemand schreiben, es hat nicht funktioniert. Nicht nach 21 Tagen. Vielleicht nach 3 Tagen, vielleicht nach 5 Tagen, vielleicht musst du auch 7 Tage erstmal dranbleiben, bis du merkst, oh ja, jetzt komme ich, jetzt lerne ich langsam, mich einzutunen auf die Frequenz. Aber ich sage dir, es kommt, weil der Raum ist da für dich. Du bist kein Sonderfall. Amen. Und umgekehrt, du musst auch nicht ein Sonderfall sein, um es erleben zu können, weil das denken auch manche. Du musst irgendein Spezial-Superchrist sein. Nein, das ist für jeden von uns. Halleluja. Du hältst dich vielleicht für das kleinste Licht. Aber ich sage dir, das ist eine Lüge. Du bist nicht das kleinste Licht, sondern du bist genauso ein Freund und eine Freundin Gottes wie jeder andere auch. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen, Amen, Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fühlst dich noch wie getrennt von Gott. Der Schlüssel für diese Freundschaft mit Gott ist, dass du Jesus aufnimmst, das habe ich schon gesagt, in deinem Herzen. Und du bist nicht von Natur aus, von menschlicher Natur aus ein Freund Gottes, sondern du bist ein Freund Gottes, wenn du durch Jesus seine göttliche Natur empfangen hast, wenn du ein Kind Gottes bist. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast noch nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, ein Kind Gottes zu sein. Vielleicht hörst du oder schaust du über Livestream zu und du hast noch nicht diese Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Das Wort Gottes sagt, von Natur aus sind wir alle Sünder. Wir haben alle gesündigt und sind getrennt von Gott. Und wir brauchen einen Erlöser. Und dieser Erlöser hat nur einen Namen, nämlich Jesus Christus. Dieser Erlöser ist in keiner Religion zu finden, sondern dieser Erlöser ist eine Person und das ist Jesus Christus, der vor 2000 Jahren am Kreuz für dich gestorben ist, wegen deiner Sünde und für dich stellvertretend wieder auferstanden ist, so damit du ein neues Leben haben kannst. Und wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte wirklich heute Morgen dieses neue Leben in Christus ergreifen. Ich möchte wirklich ihn zum Herrn meines Lebens machen. Ich möchte ihn aufnehmen. Vielleicht hast du das noch nie bewusst getan in deinem Leben. Oder du hast es mal getan, vielleicht vor vielen Jahren oder als Kind oder wie auch immer. Aber du bist davon weggekommen. Du hast nicht danach gelebt. Du hast nicht in dieser Beziehung mit ihm gelebt. Und heute weißt du, ich muss ihn ganz neu aufnehmen. Ich muss es ganz neu festmachen, dass er der Herr meines Lebens ist. Wenn dich das betrifft, dann möchte ich jetzt an der Stelle ganz besonders für dich persönlich und mit dir persönlich beten. Und deswegen, wenn dich das betrifft, wenn du hier im Raum bist, gib mir einfach ganz schnell ein Zeichen, sodass ich sehen kann, streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann und dann kann ich mit dir und für dich beten. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du auch deine Hand heben. Ich sehe es zwar nicht, aber du bist dann trotzdem mit drin, einfach in diesem Gebet. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte heute Morgen Ja sagen zu dieser Beziehung mit Jesus. Ich möchte ihn aufnehmen als meinen Herrn und Erlöser. Ich möchte diese Gewissheit haben, dass ich ein Kind Gottes bin. Dann einfach, wo du bist, streck deine Hand aus ganz schnell. Ist jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte, dass du da jetzt mit mir und für mich betest. Ja, dahin sehe ich eine Hand. Ist noch jemand da? Streck sie einfach ganz hoch. Dahin ist noch eine Hand. Ja, super. Streck sie ganz hoch, sodass ich sehen kann, für wen ich und mit wem ich beten soll. Ist noch jemand da, der jetzt sagt, jawohl, ich möchte das festmachen. Dann streck einfach deine Hand aus. Streck deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ist noch jemand da? Ich sehe da hinten zwei Hände. Ist noch jemand da? Über Livestream, ich nehme dich gleich mit rein in das Gebet. Einen Moment, wir werden gleich zusammen beten. Ich werde euch auch persönlich, wenn ihr hier im Raum seid, persönlich die Hände auflegen. Dann über Livestream fühl dich einfach dir mit die Hände aufgelegt, wenn dich das betrifft. Ist noch jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte es jetzt gerade festmachen? Dann einfach gib mir noch ein Zeichen, sodass ich sehen kann. Da ist auch noch jemand, okay? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das jetzt festmachen? Wir wollen jetzt zusammen beten. Und ich möchte euch einfach kurz bitten, einfach ihr seid hier verteilt im Raum, die eure Hand gehoben habt. Jeder, der seine Hand gehoben hat oder der spürt, das ist für mich. Einfach ganz schnell, geht einen zweiten Schritt, kommt ganz schnell hier nach vorne zu mir. Wir wollen hier zusammen beten und ich möchte euch persönlich die Hand auflegen und mit euch beten und für euch beten, um das festzumachen, jetzt vor Gott. Die Bibel sagt auch, Jesus sagt auch, wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde ich mich bekennen von meinem himmlischen Vater. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du dieses Gebet laut sprichst und vor Zeugen sprichst. Ja, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferweckt ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird errettet. Und das wollen wir jetzt zusammen tun. Okay, deswegen ganz schnell, ihr, die eure Hand gehoben habt, kommt ganz schnell hier zu mir nach vorne. Kommt einfach aus den Reihen raus, kommt ganz schnell nach vorne. Wir geben ihm mal einen Applaus. Einfach, die eure Hand gehoben habt, kommt ganz schnell nach vorne hier zu mir her. Ich warte hier auf euch. Hier waren zwei Hände auf der Seite. Kommt einfach schnell nach vorne. Kommt schnell nach vorne, genau. Kommt schnell nach vorne. Da war noch jemand. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Jeder, der seine Hand gehoben hat, trau dich einfach. Ja, Halleluja. Preist den Herrn. Herzlich willkommen. Super. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Inga. Inga, schön. Muss nicht die Leute alle anschauen, sonst bist du so abgelenkt. Aber da war noch jemand. Hatte noch jemand seine Hand gehoben? Ich glaube, es war auf der Seite auch, oder? Trau dich einfach. Ja, hab den Mut, weil wir machen das jetzt hier fest. Einfach vorzeugen. Da auf der Seite war auch noch jemand. Komm einfach nach vorne, wenn du deine Hand gehoben hast. Sei mutig. Ja? Okay, ja, komm, sei mutig. Ja, genau. Komm, sei mutig. Halleluja. Gib mir auch noch einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herzlich willkommen. Halleluja. Irgendjemand hatte sich noch gemeldet und ist noch nicht hier. Halleluja. Ich warte noch kurz einen Moment. Trau dich einfach. Wir wollen einfach unsere Augen schließen. Schließt einfach alle unsere Augen. Niemand schaut umher. Wenn du spürst, ich sollte noch hier vorne sein, komm einfach nach vorne. Stell dich einfach heimlich dazu. Und dann wollen wir einfach ein Gebet sprechen. Und ich spreche es laut vor. Und ihr sprecht es einfach laut nach. Und jeder im Raum, der es mit Ihnen mitsprechen möchte, darfst du es auch gerne laut mitsprechen. Lasst uns gemeinsam sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gekommen bist, für mich gestorben bist, am Kreuz von Golgatha, um meine Trennung von Gott wegzunehmen. Damit ich ein Freund Gottes sein kann, ein Kind Gottes sein kann, hast du alle meine Sünden auf dich geladen, hast dein Blut vergossen, damit ich neues Leben haben kann. Herr Jesus, ich empfange dich jetzt in mein Herz, in mein Leben, als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Von heute an sei du der Herr meines Lebens. Von heute an sei du mein bester Freund. Und von heute an, Gott, sei du mein Vater. Ich bin dein Kind. Du redest zu mir, ich rede zu dir. ich will dich immer mehr kennenlernen. Heiliger Geist, komm und lehre mich, diese Freundschaftsbeziehung mit Gott zu leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt lege ich euch die Hand auf und ich segne dich in dem Namen Jesu Christi, jetzt mit dieser Klarheit und mit dieser Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, eine Freundin Gottes zu sein. Ich segne dich mit dem Heiligen Geist, mit der Fülle des Heiligen Geistes, mit der Kraft des Heiligen Geistes, die dir diese Gewissheit gibt, die deinem Geist Zeugnis gibt. Jawohl, ich bin ein Kind Gottes und nichts und niemand kann mich mehr trennen von seiner Liebe. Danke, Herr, dass von heute an meine Schwester in einer neuen, auf einer neuen Ebene leben wird, Herr, im Geist mit dir, Herr, und dass sie dich kennenlernen wird, Herr. Herr, von Angesicht zu Angesicht, Herr, in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für das neue Leben, Herr. Danke, Vater, für das Leben der Gewissheit, Herr, der Sohnschaft, der Kindschaft, das Leben der Gewissheit, in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott zu leben. Danke, Herr, dass du sie zu dir gezogen hast, aus lauter Güte, Herr, und dass nichts und niemand sie mehr aus deiner Hand reißen kann. In Jesu Namen. Halleluja. Amen. Amen. Und ich segne jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Ich segne dich jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ich segne dich wirklich mit dieser Beziehung zu Gott. Ich segne dich mit ihm als deinem Herrn und Erlöser, mit Jesus als deinem Herrn und Erlöser zu leben und den Vater immer mehr kennenzulernen durch den Heiligen Geist. Ich segne dich mit seiner Klarheit. Ich segne dich mit seiner Liebe. In Jesu Namen. Und jetzt dürft ihr alle zusammen sagen, Amen, Amen, Halleluja. Gebt mal denen, die nach vorne gekommen sind, mal einen kräftigen Applaus. Ihr dürft euch einfach kurz umdrehen. Hinter euch sind noch ganz liebe Freunde von mir, die einfach noch gerne weiter, hier ist Alexandra für dich, die noch gerne weiter einfach für euch beten und euch noch weiter gern dienen möchten und euch etwas Kleines schenken dürfen, da könnt ihr einfach in den Jugendgottesdienstraum kurz gehen. Genau, wir geben ihm nochmal einen kräftigen Applaus. Danken wir Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wirken. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt wollen wir zusammen einfach wirklich sein wunderbares Reich segnen, auch mit unseren Finanzen. Wir wollen, weißt du, es ist so ein Vorrecht, ein Teilhaber zu sein an dem, was Gott tut. Also alles, was das Reich Gottes hier auf dieser Erde voranbringt, braucht immer auch Finanzen. Ja, Seelen zu erretten braucht Finanzen. Wir haben letztes Wochenende haben wir so ein gewaltiges Erntewochenende gehabt mit über 100 Bekehrungen an einem Wochenende. Halleluja. Auf der Messe beim Kaffee der Begegnung im Herrlichkeits- und Wundergottes sind es über 100 Bekehrungen. Weißt du, die Ernte wird eingebracht. Amen. Wir werden nachher beim zugehörigen Treffen, wirst du noch ein bisschen mehr hören, auch was alles mit deinen Finanzen passiert ist im letzten Jahr. Aber weißt du, es ist Erntezeit. Ernte wird eingebracht. Es wird die Barmherzigkeit und Liebe Gottes weitergegeben, sei es jetzt an verfolgte Christen, sei es an Dienste in der Mission, sei es an Waisen, an Witwen in Afrika, wo überall, wo wir einfach wirklich unser Brot buchstäblich übers Wasser gehen lassen, also wo wir hineinsäen und wo wir geben, da hast du ein Teil dran, wenn du in diesen Dienst gibst. Mach dir das bewusst, ja, du bist ein Teilhaber. In dem Moment, wo du gibst, in dem Moment, wo du säst, wirst du zum Teilhaber. Du bist nicht mehr ein bloßer Konsument, sondern du bist ein Teilhaber. Und ein Teilhaber am Reich Gottes zu sein, ein Teilhaber an dem, was Gott tut, ein Teilhaber daran zu sein, dass Menschen sich versammeln können, auch das braucht Finanzen, dass Menschen sich versammeln können und das Evangelium hören können. Dieses Gebäude braucht Finanzen. Ja. Unsere Räume in Hamburg, in Augsburg, all das braucht Finanzen. Ja. Jetzt erweitern wir unser Café. Ihr habt es gesehen, das Gerüst steht jetzt da. Ich werde nachher noch ein bisschen was drüber sagen im zugehörigen Treffen. Unser Café arbeitet. All das braucht Finanzen. Und du bist eingeladen, ein Teilhaber zu sein. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist eingeladen, ein Teilhaber zu sein. Und dann frag den Heiligen Geist und sag, wie sieht es heute Morgen für mich aus, ein Teilhaber zu sein? Und dann tust du einfach, was er dir gezeigt hat. Du kannst, wie gesagt, den Betrag, den er dir zeigt, du kannst ihn in bar geben, wenn du hier vor Ort bist. Oder du kannst unter deinem Stuhl die Verpflichtungserklärung nehmen, die ausfüllen, die eine Hälfte in den Eimer tun, die andere Hälfte mit nach Hause nehmen und dann überweisen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann kannst du direkt überweisen mit der IBAN. Oder du kannst per Kreditkarte geben oder per PayPal. Die Infos werden eingeblendet. Jetzt geben wir die Eimer durch und wir geben im Glauben, wir säen im Glauben. Ja, Glory Life Schweiz hat eine eigene Kontonummer, genau, wird ja auch gerade eingeblendet. Könnt ihr spezifisch für Glory Life Schweiz geben. Tut es im Glauben, wir geben die einmal durch. Wir geben mit Freude, weil ein fröhlichen Geber liebt Gott. Also lasst es die beste Zeit sein, die du heute hast hier. Halleluja, während du gibst. Preist den Herrn. Und gleichzeitig zur Ermutigung gebe ich euch noch ein paar Zeugnisse weiter, gerade spezifisch aus unseren Glory-Häusern, wo Gott einfach so mächtig wirkt. Ja, hier ist zum Beispiel aus dem Glory-Haus von Christiane heißt es, dass die Freundin einer Glory-Haus-Teilnehmerin einen Bandscheibenvorfall mit starken Schmerzen hatte, sodass nur noch Opiate gewirkt haben. Es war auch eine OP geplant. Aufgrund der Predigt von Pastor Georg über Autorität hat die Glory House Teilnehmerin über den Bandscheibenvorfall gebetet und Autorität eingenommen und es war keine OP mehr notwendig und auch die Schmerzen waren weg. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Anderes Glory House von der Tatjana hier, Zeugnis, eine Glory House Teilnehmerin bat darum, für ihren Vater zu beten. Ihm stand eine schwierige Operation bevor. Nach dem Gebet wurde diese Operation gecancelt. Halleluja. Preist den Herrn. Eine andere Glory House Teilnehmerin betete für eine alte Frau. Nach dem Gebet hat sich ihr Blutdruck normalisiert und sie hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Amen. Das ist auch Ernte. Und hier noch von einer Glory House Teilnehmerin aus dem Glory House von Bösch aus der Schweiz. Ein Wunder, das passiert ist, der Vater einer Glory House Teilnehmerin hatte Herzrhythmusstörungen, musste deswegen ein Langzeit-EKG machen. Die Tochter betete für ihren Vater, dass der Herzschlag in die göttliche Ordnung kommt. Beim Gespräch nach ein paar Tagen sagte der Arzt, dass alles völlig unauffällig ist. Der Herzschlag ist sehr gut und er werde noch lange über 80 Jahre leben. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Das ist doch wunderbar, wenn Gott einfach so durch Ärzte spricht. Halleluja. Und hier auch noch zur Ermutigung, Gott hat einer Familie, die in finanzieller Notsituation war, übernatürlich mit Geld gesegnet. Ein Mann schenkte ihnen einen Geldbetrag. Halleluja. Das ist auch super. Preist den Herrn.